Transparenz für die Ohren. Also ihr seid euch völlig einig, dass der Wastl jetzt Versammlungsleiter ist? Oder ändert sich da noch was? Der Versammlungsleiter stellt fest, dass er vom Protokoll in Frage gestellt wird und stellt die Diskussion auf die Diskussion. Nein, wir lassen das jetzt so, ne? Okay. Also haben wir noch jemanden zweiten, der aufzeichnen mag? So als Backup? Ja, ich mach mal. Wunderbar, dann können wir starten. Wir haben heute den 14. April 2016 und wir sind jetzt hier bei der Vorstandssitzung des Landesvorstands NRW. Anwesend sind Maschki, Rogi, Stahlrabe, Bernd und ich, der Wastl. Abwesend sind heute leider der Ralf und der Jojo. Und wir sind beschlussfähig. Das Protokoll vom 31.03. müssten wir einmal annehmen. Hat jemand was dagegen, dass wir das heute annehmen? Das ist nicht der Fall, dann ist das angenommen. Vielen Dank. Wir kommen dann zu den Tätigkeitsberichten. Herr Packi fängt bitte an. Jo, bis auf das übliche Tagesgeschäft war ich vor circa 2 Wochen im Landtag und habe mich da in den Arbeitskreis Aktuelles gesetzt. Das war der Tag, nachdem die Panama Papers rauskamen. Da haben die zusammen überlegt, einen Antrag beziehungsweise erstmal überhaupt überlegt, was wir dazu machen könnten. Da wird es jetzt auch was zu geben in der kommenden Legislatur, also in der kommenden Plenarsitzung. Dann war ich am 9.4. auf einem Workshop von Oliver Bayer in Köln zum Thema fahrscheinfrei. Das war so ein bisschen eine Vorbereitung für eine Art Kampagne von der Fraktion. Ich habe ein bisschen Orga gemacht zu dem Aktionstag jetzt Verfassungskommission. Das ist ja verlegt worden, wie ich Masch heute auf die NRW-Liste geschickt hat. Dann habe ich mich ums Liquid Feedback weitergekümmert. Ich habe ein paar Anfragen an die AG Technik geschickt bezüglich Spam, den wir massenhaft im RT bekommen. LGS-Schließungen, also Codes, ist Timmy dran. Wie gesagt, Liquid Feedback muss mit der AG Technik auch abgestimmt werden. Nächsten Dienstag in der Sitzung sprechen wir darüber. Dann wollte ich noch einen Termin mit Timmy zum Thema Datenschutz, mit unserem Datenschutzbeauftragten. Und vorgestern habe ich dem Informa-Magazin aus Essen ein Interview gegeben. Das wird sehr wahrscheinlich so um den 24. rum veröffentlicht. Da gibt es auch ein kleines Video und ein paar Fotos. Ja, und dann habe ich gestern Abend noch relativ lange mit Dennis dran gesessen, so ein sogenanntes Pflichtenheft zu erstellen für die Pico NRW zur gemeinsamen Zusammenarbeit im Wahlkampf. Das ist aber noch nicht fertig. Ich denke mal, dass wir da noch so 1-2 Terminchen brauchen. Ja, und ansonsten halt, wie gesagt, den üblichen Kram, Mails und Telefonate und Pressekram. Ja, vielen Dank, Paki. Hat jemand Fragen zu an den Paki? Das ist nicht der Fall. Dann würde ich ganz kurz vortragen. Ich habe mich in den letzten 14 Tagen um Standardkrams gekümmert, habe die geschützt und dem Ralf zur Seite gestanden. Der Ralf fällt auf eigenen Wunsch ein wenig aus, kommt wieder, aber braucht eine kleine Auszeit. Und letzte Woche war ich auch bei der NAVO-Sprechstunde dabei. Als nächstes wäre Dennis. Ja, ich habe ein paar Tickets gemacht, dann habe ich mit Hermi und Kai Baumann einige kommunalpiratige Dinge gemacht. Das wird jetzt am Wochenende kurz an den Start gehen. LPT-Sachen, was da jetzt schon angeht, wir machen ja dieses Jahr LPTs und kommt ja Schlag auf Schlag. Dann AG Öffentlichkeitsarbeit, ein bisschen Orga-Kleinkram, was manches mit Fraktionen angeht, aber jetzt groß wird es ja auch in der Sprechstunde. Ja, vielen Dank. Dann hätten wir als nächsten den Manfred. Huch, ja, geht schnell. Seit der letzten Vorstandssitzung, Kreistagssitzung wahrgenommen, die Car-Offices in Bonn, Solingen, Aachen, Paderborn und Viersen begleitet. Es gab die Vorstandssprechstunde. Ich habe die KMV in Solingen am letzten Wochenende besucht und da wunderbar wahlgeleitet. Habe an den Vorbereitungen zum Aktionstag Verfassungsänderungen mitgewirkt und viele Dollar Dinge getan, wie immer E-Mail, Telefonate, Tickets. Das war's schon. Das ging auch schnell. Als nächstes haben wir den geliebten Bernd dabei. Ja, vielen Dank, Wastl. Also, Das ist auch nicht so die Welt. Ich mache schnell Vorstandssprechstunde in der vergangenen Woche. Ich war, das würde ich mir gerne zur Hälfte anrechnen lassen, auf der Kreistagsmitgliederversammlung im Rhein-Erft-Kreis, was ja eigentlich auch mein Heimatkreis ist. Ich habe dort aber auch zusätzlich noch Versammlungsleitung gemacht und ein paar Dinge aus dem Landesvorstand erklärt. Also deswegen Hälfte-Hälfte würde ich vorschlagen. Des Weiteren habe ich den Arbeitsvertrag für die Aushilfe entworfen oder quasi bis auf Abstimmungssachen fertiggestellt. Ansonsten gab es noch ein paar TKs und ein paar Sachen organisatorischer Art für den nächsten Landesparteitag. Das wird sich auch in der nächsten Woche fortsetzen. Vielen Dank. Du machst jetzt schon was für den LPT 16.2. Toll. Naja, nun für die Orga, gell? Naja, klar, okay. Der Ralf ist heute nicht da. Da steht auch, dass er Fragen krank ist. Fragen an Bernd? Achso, Entschuldigung. Fragen an die letzten beiden Vortragenden? Ja, ich hätte eine Frage an Bernd. Ja, hau rein, Masch. Ja, ich wollte mich gerne bei dir vergewissern, ob diese TKs in Köls stattfinden. Ja. Gut, danke. Bien sûr. Okay, dann machen wir weiter in der TO. Als nächstes käme dann der Tätigkeitsbericht vom Stahlrahmen dran. Ich weiß auswendig im Moment gar nicht so genau, was ich gemacht habe, aber ich bin mir relativ sicher, das war vor anderthalb Wochen, habe ich in der LGS diese Außenwerbung angeschraubt, also den Werbeträger, die Werbebänder noch nicht. Habe ich gesehen. Ja, das meine ich, das war, dann habe ich, war ich einmal wieder auf dem Stammtisch, dann habe ich ein paar Tickets gemacht und ich glaube, das war es auch schon. Ich glaube, bei der letzten Sprechstunde war ich tatsächlich nicht dabei. Vielen Dank, Daniel. Gibt es da Fragen an Daniel zu? Ja, ich habe eine Frage. Und zwar sollten wir uns mal zusammensetzen bezüglich des Motivs, was da drauf kommt und der Abmessung, die bräuchte ich. Und dann halt die Frage, wer kümmert sich um den Druck und um das Anbringen von dem Banner? Ja, schnell beantwortet. Vielleicht können wir da auch direkt einen Entschluss zu treffen. Also das Motiv, waren wir uns, glaube ich, relativ einig, soll identisch sein mit dem, was über der Tür angebracht ist. Da ist natürlich die Schrift weiß, der Hintergrund blau. Auf allen anderen Bannern in diesem ganzen Hafengebiet ist die Schrift blau, der Hintergrund weiß. Ich habe mit Marc, mit dem Artgerecht gesprochen, der sagte, naja, eigentlich vom Corporate Design wäre die Schrift schwarz bei uns. In diesem einen Ausnahmefall würde ich dazu tendieren, tatsächlich auch die Schrift blau zu machen, damit wir dann nicht noch irgendwie Ärger kriegen mit dem Vermieter oder mit der Stadt oder weiß der Kuckuck. Da gibt es im Altstadtbereich relativ strenge Auflagen, was die Optik von Werbung angeht. Nichtsdestotrotz in unserem runden Piratenlogo, wo das Segel drin ist, da gehört ja eigentlich Orange rein. Und da würde ich mich auch einfach darauf einlassen, Orange rein zu machen, diesen einen Ring orange zu machen. Dann sind wir non-konform, fallen auf und darauf würde ich es ankommen lassen, auf den Streit. Und was die Abmessung angeht, wenn ich das irgendwie schaffe, eigentlich muss ich noch ein Loch bohren, das ist schief da oben. Wollte ich am Samstag nochmal hin und dann würde ich auch die anderen Banner nochmal genau ausmessen, auch die Ösenabstände ausmessen. Setzen, bestellen, kann der Markt das? Er hat jetzt mal über den Daumen gesagt, sind so 100 Euro, also da sind wir ganz locker noch in unserem Budget drin. Nur aufhängen müsste es jemand anders, mache ich auch von mir aus gerne mit Hilfe. Dafür reicht meine Leiter nicht aus, dafür besorgen wir dann die Leiter vom Hausmeister und dann ist das auch durch. Ich helfe dir gerne. Okay, schaff mal irgendwie in den nächsten 1, 2, 3, weiß ich nicht, wie lange das dauert mit dem Druck und dem Bestellen, Wochen. Was hat der Markt denn gesagt? Hat der im Moment Luft? Sonst würde ich das machen. Nee, der hat Luft, der hat gesagt, Er hat mit Sicherheit mehr Luft als du. Ja. Aber dann frage ich jetzt an der Stelle einfach ganz kurz mal in die Runde. Was sagt ihr? Blaue Schrift oder schwarze Schrift? Schwarze Schrift. Ich glaube auch nicht, dass es ein Problem mit der Verwaltung oder so gibt oder mit dem Ordnungsamt, weil das ist ein Logo. Bitte, dann beuge ich mich, dann wird das halt der gleiche Schriftsatz, gleiches Design wie über der Tür in schwarz auf weiß mit dem orangenen Ring. Und ich denke, dass die Vorlage, die Druckvorlage, die haben wir noch. Die hat der Marc auf jeden Fall. Dem sage ich einfach nur die Abmaße und dann passt das. Wenn es da irgendwelche Satzungen gibt in der Altstadt, die Werbung vorschreiben, dann gibt es bestimmt auch irgendjemanden, dem man sowas vorab per JPEG zuschicken kann und sein Okay geben muss oder sollte. Ja, und dann, dann können wir auch mit unserem eigenen Logo starten, und wenn er das nicht will, dann gehen wir halt Stück für Stück davon ab, oder nicht? Nee, vergiss es. Das ist völlig lächerlich. Es gibt tatsächlich bestimmte RAL-Farben, die als Werbung in der Altstadt verboten sind. Da würde ich mich überhaupt nicht drauf einlassen, da läufst du dich tot dran. Der Marc hatte vor dem Einzug tatsächlich mal hier mit dem Ordnungsamt und so gesprochen. Ich würde das einfach machen. Ne? Da haben andere Leute auch Dinge einfach gemacht, die auch nicht so ganz konform sind. Ich sag mal, wenn du es nicht übertreibst, wo kein Kläger, da kein Richter. Ich denke nicht, dass da was passiert. Ja, aber gut, wenn in der Satzung irgendwelche RAL-Farben ausgeschlossen sind, dann ziehe ich das zurück. Ja, weißt du, dann nimmst du die nächste RAL-Farbe in der Palette, die sieht fast genauso aus und die ist dann nicht mehr verboten. Dann kannst du dich tot diskutieren mit den Bürohengsten da. Also das ist alles irgendwie komisch. Ich würde das einfach machen. Wie gesagt, sollen wir das kurz durchstimmen? Ja, oder hätte Alec weiter nach unten gehört, das ganze Ding. Ich hab's unten in Sonstiges mal angelegt, dann machen wir es nachher nach den Anträgen. Okay, alles klar. Okay, dann machen wir weiter in der TO. Der Jojo ist heute auch nicht da. Wir überspringen den jetzt und wir kommen zum Bereich Statistik. Das könnt ihr euch alle gerne im Protokoll anschauen. Das wird entsprechend dort aufgeführt. Sparkasse Mülheim ist aktualisiert, Düsseldorf ist aktualisiert und das Sparbuch ist aktualisiert. Düsseldorf kopiere ich jetzt noch rein. Der Daniel kopiert den anderen Stand auch noch rein. Und wir kommen zum Punkt Termine. Ich lese kurz die Termine vor, die bereits eingetragen sind. Da sind am 16. und 17. April das Bundesverwaltungstreffen in Leipzig, am 22. April der Buzzer Award in Bielefeld, am 23. April das Kommunikationstreffen in Bielefeld, am 24. April das Fraktionentreffen in Bielefeld, am 21. und 22. Mai das Pflegecamp in Köln, gibt es auch einen Link zu, www.care-camp.de. Da gibt es auch noch einen kurzen Teaser dazu. Das Care Camp Köln findet im Zentrum für Molekulare Medizin Köln, ZMK, auf dem Campus der Uniklinik Köln statt. Weitere Termine sind 25. bis 26. Juni, LPT 16.2 in Kerpen. Voraussichtlich muss man dabei noch sagen, und es ist natürlich der LPT NRW. Am 26.06. ist auch ein kommunales Leistungstreffen, wobei hier steht, dass das noch ungeklärt ist, beziehungsweise wegen der Terminkollision noch geklärt wird. Und am 24. und 25. September, das ist jetzt schon sehr weit weg, steht hier aber auch schon drin, ist die Aufstellungsversammlung zur Landtagswahl. Am 19. und 20. November ist LPT 16.3 und da findet noch die Planung statt. Am 23.04. und wir springen ein bisschen zurück, am 24. April ist die Landesmitgliederversammlung Berlin. Gibt es noch weitere Termine, die wir heute kurz aufführen sollen? Paki, du hast gerade bei den Terminen 26.06. KVT reingeschrieben. Mhm. Ich habe aber hier eine Bekanntmachung, da ist die Rede vom 23. April in Bielefeld. Ja, das ist das nächste jetzt und das übernächste haben die auf den 26.06. gelegt. Haben es aber nicht ausreichend kommuniziert. Ich habe das heute zufällig gesehen. Und dem Toso gesagt und daraufhin rief mich Hajo Gebel an, dass wohl das Unperfekthaus schon geblockt ist. Das heißt, der ruft morgen mal Vaku oder Bali an oder beide und klärt mit denen, ob, weil die Halle ist für den 26.06. in Kerpen noch nicht gebucht, beziehungsweise noch nicht fest angemietet, ob wir den Termin vom LPT nicht eventuell noch ein Wochenende schieben können. Weil das Problem ist wohl, dass der Hajo, also die Pico, nicht mehr aus dem Vertrag mit dem Unperfekthaus raus kann. Das heißt, die müssten das bezahlen. Und das wäre schade. Ich sehe gerade, ich habe auch gerade Mist gebaut. Das vom 23. ist ja der April und wir reden ja hier vom 26. Sorry, komm mal zurück. Das ist der übernächste, genau. Aber hast schon recht, das ist eine Kollision. Okay, haben wir das auch geklärt, beziehungsweise es wird noch geklärt? Ja. Als nächstes haben wir Infos der Fraktion. Ich schaue mal in den Zuhörerraum. Haben wir von der Fraktion wen, der vortragen möchte? Jetzt auf Anhieb sehe ich niemanden, der anwesend ist. Sieht jemand anders etwas? Toso. Toso? Toso, ich sehe keinen Toso. Toso ist gegangen. Toso war vorhin starr, das stimmt. Wenn noch jemand kommt, dann springen wir nachher nochmal zurück zu diesem Punkt. Ich würde es einfach weitermachen mit Anträgen an den LAFO. Da haben wir jetzt hier, ich gucke gerade mal eben, nein, das ist kein Umlaufbeschluss, ein Antrag Finanzen mit der Nummer 189592, Budget Geschäftsstelle Gladbeck des VKV Recklinghausen und Antragsteller ist Yoshi Bär. Ist Yoshi Bär heute hier? Dann möge er bitte vortreten und vortragen. Also Yoshi ist auf der Arbeit anwesend, ob er sprechen kann, ist eine andere Frage. Er hat zumindest seinen München gesperrt. Ich vermute, er kann nur zuhören. Wir gucken mal, vielleicht meldet er sich im Chat. Ich lese den Antrag schon mal vor. Der Antrag lautet, der LV NRW möchte bitte folgendes Budget für den VKV Recklinghausen beschließen. Auf dem letzten Kreisstammtisch haben wir beschlossen, die zweckgebundenen Mittel für Gladbeck im VKV in Höhe von 1.000 Euro für die Einrichtung des Fraktionsbüros zu nutzen. Über das Ticket 182176 hat sich der VKV Recklinghausen in der DSL, das ist die Fraktion in Gladbeck, in der DSL, Geschäftsstelle Gladbeck, mit einem Untermietvertrag die Möglichkeit geschaffen, den Raum auch für kreisweite Veranstaltungen zu nutzen. Uns wurde eingeräumt, dass wir einen Teil der Fensterfläche und des Innenraums piratisch gestalten dürfen, solange die Geschäftsstelle noch als solches zu erkennen ist. Den Umfang und die Abstimmung zur Gestaltung wird von den Piraten Gladbeck in enger Zusammenarbeit mit dem Fraktionsgeschäftsführer durchgeführt. Und der Yoshi Bär schreibt gerade im Chat, dass er nur zu hören ist. Dann frage ich mal in die Runde, gibt es da Fragen zu? Wenn es da keine Fragen zu gibt, kommen wir zur Abstimmung. Gibt es da keine Fragen zu? Ich habe keine. Ja, dann hätten wir es ja eigentlich auch im Umlauf beschließen können. Dann gehe ich mal von oben nach unten durch. Wer ist dafür? Masch? Dafür. Paki? Ja. Dennis? Ja. Daniel? Dafür. Bernd? Ja, ich bin dafür. Und ich bin auch dafür. Hätten wir ja auch ein Stück einfacher haben können. Der nächste Antrag ist auch ein Finanzantrag mit der Nummer 190976, Anmietung Garage Lagerplatz. Antragsteller ist Mike. Ist der Mike heute hier? Dann möge er vorsprechen. Im Zuhörerraum sehe ich keinen Mike. Bei dem Antrag hatten wir allerdings tatsächlich noch ein paar Fragen, die geklärt werden sollten, bevor wir da abstimmen. Ich lese den Antrag trotzdem erstmal vor. Sehr geehrte Mitglieder des Landesvorstands NRW, auf der letzten KMV des VKV Hochsauerlandkreis wurde ein Finanzantrag beschlossen, in dem Mittel des VKV für einen Lagerraum aufgewendet werden sollen. Begründung wurde der Antrag damit, dass die Werbematerialien verstreut bei den Büromitgliedern in Kellern liegen und denen auch einiges an Platzraum, was auf langer Zeit nicht tragbar ist. Zudem ist die dezentrale Unterbringung nicht optimal, da durch unterschiedliche Arbeitszeiten den Zugang zu diesem Werbematerial nur unnötig erschwert. Und es gibt auch einen Link zum KMV-Protokoll. Zusammengefasst, es sollen bis zu 50 Euro monatlich für einen Lagerplatz vom Budget des VKV Hochsauerlandkreis bereitgestellt werden, für eine Garage, Lagerraum. Zudem soll eine Kaution eingeplant werden, die rund 150 Euro betragen soll. Gibt es da Fragen zu? Ja, Frage an Bernd. Alles gut, Bernd? Mir geht's gut, ja, danke. Wir hatten das, glaube ich, schon mal so informell, glaube ich, drüber gesprochen, ne? Wir hatten letzte Woche bei der Sprechstunde drüber gesprochen, genau. Und wir hatten halt so ein paar Probleme damit, dass da gegebenenfalls Verträge abgeschlossen werden, die auch über den Zeitraum hinausgehen, wo wir mit vernünftiger Parteienfinanzierung rechnen, sprich über das Jahr 2017 hinaus. Und das wollten wir halt vorgeklärt haben. Das ist das, was ich auch so erinnern kann. Also, ich würde jetzt einen Mietvertrag ohnehin nur noch bis Ende Mai 2017 abschließen wollen. Also quasi über den Daumen gerade mal noch ein Jahr. Und ehrlich gesagt, mich würde einfach mal interessieren, was da an Krempel noch übrig geblieben ist. Und dann stelle ich einfach mal die brutale Frage, warum schmeißt man es nicht weg? Warum wollen wir für Zeug, das möglicherweise, keine Ahnung, was das eben ist, warum wollen wir da noch für Lager irgendwas ausgeben, wenn am Ende des Tages das möglicherweise ohnehin Krempel ist, den keiner mehr braucht? Ja, genau, das hatten wir letzte Woche so auch schon in Frage gestellt. Der Packi will was sagen. Ja, der Mike hat in dem Ticket geschrieben, dass er heute Abend leider nicht anwesend sein kann und darum gebeten, falls wir da noch wirklich weitergehende Fragen haben sollten, dass wir den Antrag vertagen sollten. Insofern würde ich vorschlagen, wir nehmen vielleicht einfach nochmal mit dem Mike Kontakt auf, klären die offenen Fragen und machen das dann im Umlauf oder halt in der nächsten Sitzung, wenn es nicht allzu dringend ist. Ich glaube, wenn er gesagt hat, wir können es vertagen, dann ist es nicht allzu dringend, dann würde ich den Antrag jetzt schieben in die nächste Sitzung. Ja. Wenn wir was dagegen, das ist nicht der Fall, dann schieben wir uns das in die nächste Sitzung nochmal rein. Wir kommen zum nächsten Antrag. Der nächste Antrag ist ein sonstiger Antrag mit der Nummer 19-10-91, Mammel Büro Pirat. Antragsteller ist bestenfalls, hier, magst du vortragen? Ich habe den Antrag jetzt gar nicht mehr so im Kopf, wie ich ihn gestellt habe. Letztendlich geht es darum, dass ich ganz gerne im Kreis, in dem ich zugehöre, gerne Neupiraten an die Hand nehmen würde, weil ich mich daran erinnere, dass es auch für mich gar nicht so einfach war, mich bei den Piraten einzubringen. KV gibt es zurzeit nicht hier. Und von daher wäre es wichtig einfach, dass die Menschen, die politisch aktiv werden möchten, dass ich mich mit denen vernetzen kann und dass wir vielleicht sogar wieder irgendwann mal einen neuen KV aufmachen können. Das ist so das Ziel und der Hintergrund. Ja, wir hatten da, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Es geht halt darum, dass du halt die Kontaktdaten von Neumitgliedern bekommen möchtest, um die halt auch irgendwie an die Hand zu nehmen. Und deswegen heißt der Antrag auch Mumble Büro Pirat, weil wir hatten dann zu Mumble drüber besprochen. Und und die Daten bekämst du als Büro Pirat. Und das ginge also jetzt quasi um die Beauftragung, dich als Büro Pirat für den Kreis RBK quasi zu beauftragen, damit du die Daten bekommen kannst, um halt Neumitglieder an die Hand zu nehmen. Ist das richtig? Ich hätte es nicht besser sagen können. Das ist vollkommen richtig, ja, danke. Eine kleine Info am Rande für die Zuhörer, die nicht genau wissen. Der Rheinisch-Bergische Kreis hat auf der letzten KMV, glaube ich, alle Büropiraten verloren. Das heißt, da sind nicht genügend aktive Piraten gewesen, um ein Büro- und Pressepiratenteam aufzubauen. In der Vergangenheit hat er bestenfalls die Social-Media-Kanäle vom Rheinisch-Bergischen Kreis betreut. Mit meiner Beihilfe aber eher seltener. Und es wäre super, wenn der Andreas das übernehmen könnte, um da wieder ein bisschen mehr Aktivität reinzubringen. Im Übrigen würde ich dir vorschlagen, sprich doch die Fraktion mal an, dass sie da mit dem K-Office vorbeikommen. Das ist eine weitere, da denke ich auch drüber nach. Es gibt ja auch noch so eine Regionalpiratengeschichte. Da gibt es, das ist eine gute Anregung, danke. Also ich finde das Engagement von dem bestenfalls halt absolut vorbildlich und absolut gut. Ich denke, wir sollten alles Mögliche tun, um das zu unterstützen. Also alles, was wir da tun könnten, um das ihm zu ermöglichen. Gibt es da weitere Anmerkungen zu oder Fragen? Ansonsten würde ich jetzt abstimmen lassen. Das ist nicht der Fall. Hat jemand was gegen? Dann ist das beschlossen. Ich bedanke mich. Jo, viel Erfolg. Und wenn was ist, melde dich, ne? Immer gerne. Danke. Wir kommen jetzt zu den Umlaufanträgen und da müssen wir uns beim Plenum und auch beim Protokoll entschuldigen, dass wir noch so ein paar Umlaufanträge in den Untiefen des Request-Trackers gefunden haben, die wir auf dem letzten Drücker noch schnell in die Kös geschoben haben. Bitte entschuldigt das. Ich gehe mal davon aus, dass sie noch nicht eingesprochen sind, deswegen lese ich die jetzt vor. Moment, die sind doch, glaube ich, noch nicht durchgestimmt. Die sind noch nicht durchgestimmt, okay. Dann machen wir das jetzt. Es geht um den Antrag 19.00.81, das ist ein Finanzantrag, Budgetantrag VKV Unna. Antragsteller ist Klaus Palm und der Antrag lautet: Hallo NRW-Landesvorstand, hiermit stelle ich den Antrag, 50 Euro aus dem VKV-Budget des Kreises Unna für die Entsorgung von ca. 300 Hartfaserplatten bereitzustellen. Die Entsorgung ist erforderlich, da der bisherige Lagerplatz nicht mehr zur Verfügung steht und eine Alternative zurzeit nicht in Sicht ist. Bereits abgestimmt haben Wastl und Paki. Masch? Dafür. Dennis? Nochmal, was war das Budget? 300? 50 Euro. Ach, 50, ja, dafür. Daniel? Jo. Und Bernd? Ja, ich bin auch dafür. Ich habe nur eine kurze Frage. Ist die, die hatten auch da mal ihr KV-Büro oder Piratenbüro. Ist das, steht das gar nicht mehr zur Verfügung da an der Location oder wie? Das geht aus dem Antrag nicht hervor. Das weiß ich auch nicht. Weiß es jemand anders? Schade. Naja, okay. Kann man vielleicht später noch klären. Gut, der nächste Beschluss im Umlauf, also noch nicht beschlossen, ist... Da ist auch noch jemand im Sprechenraum. Oh, Entschuldigung. Christoph Grüner ist da. Christoph, bitte. Wir hören dich nicht. Jetzt besser? Jo. Habt ihr schon mal nachgefragt, ob diese Platten vielleicht jemand anderer haben möchte oder brauchen kann, ein anderer KV oder vielleicht auch ein anderer LV, bevor man die jetzt schreddert? Das haben wir nicht nachgefragt. Ich weiß nicht, ob das die Piraten fortgetan haben. Ja. Aber ich kenne die Hartfaserplatten, die ich im Keller hatte, die wollte keiner mehr haben. Kurze Wortmeldung. Ich war schon von einem, circa von einem halben Jahr mit Fitz im Gespräch. Das geht um dieses große Lager da in der Kaserne. Die haben schon einen Teil von dem, was da war, entsorgt und verteilt an umliegende Kreisverbände, die irgendwas brauchten. Das ist jetzt der absolute Rest vom Schützenfest. Die werden es nicht los und das kostet halt Geld, wenn du das irgendwo auf den Sperrmüll, also auf den Dings bringst. Die Containerlager oder was das ist. Ich denke mal auch nicht, dass die das komplette Budget abrufen müssen. Also sollte jemand hier sein und wissen, dass ein KV das noch braucht, dann setzt euch mit dem Fitz oder dem Klaus Palme in Verbindung. Kontakt kann ich gerne herstellen. Müsst ihr aber dann wohl selber abholen. So, ich glaube, die Frage ist beantwortet. Wir gehen weiter. Der nächste Antrag ist ein Finanzantrag mit der Nummer 190306. Finanzantrag für Tag der Arbeit in Witten. Antragsteller ist der Stefan Borggräfe. Der ist gerade nicht im Raum, deswegen trage ich ihn auch aber direkt vor. Wie jedes Jahr veranstaltet der DGB am 1. Mai auf dem Rathausvorplatz in Witten eine große Kundgebung anlässlich des Tages der Arbeit. Bereits im letzten Jahr waren wir mit einem Stand dort vertreten und damit auf Augenhöhe mit den anderen dort vertretenen Parteien, Grüne, SPD, Linke, CDU. Dieses Jahr wollen wir wieder dabei sein und schwerpunktmäßig auch im Hinblick auf die Volksabstimmung in der Schweiz am 5. Juni über das bedingungslose Grundeinkommen informieren. Die Standgebühr bzw. der Beitrag, der an den organisierenden DGB zu zahlen ist, beträgt 100 Euro. Darüber hinaus wollen wir noch etwas Material im Piratenschub für diesen Tag anschaffen. Und das Budget beträgt 200 Euro. Ja, bereits abgestimmt haben Wastl und Paki. Gerade eben haben sich noch eingetragen der Bernd und der Masch. Dann frage ich jetzt nochmal den Dennis. Dafür. Das war dafür. Und den Daniel. Dafür. Ist auch dafür, dann ist das Ding angenommen. Dankeschön. Der nächste Antrag ist auch ein Finanzantrag mit der Nummer 190333, Finanzantrag für den Bürgermeisterwahlkampf in Witten. Und da geht es zusammengefasst darum, ich lese einfach mal vor. Stopp mal, können wir das Datum korrigieren? Daraus machen wir dann den 2016 machen wir daraus. Danke. Fürs Plenum, da stand gerade eben 5. April 2601 und nicht 2016. Für meinen Bürgermeisterwahlkampf in Witten im Jahr 2015 habe ich mehrere Finanzanträge gestellt, die auch alle genehmigt wurden. Es handelt sich um die Beschlüsse und die Nummern. Und die genehmigte Höhe war insgesamt 7.000 Euro. Und der Stefan hat die Belege noch nicht eingereicht und beantragt jetzt, dass die 6-Monate-Frist ausgeweitet wird, damit er halt noch die Belege einreichen kann. Und bereits abgestimmt haben Bastl und Paki. Und der Bernd hat sich gerade eben noch eingetragen. Und bevor ich weiter rede, will der Paki was sagen. Der Masch auch, ja. Ich möchte dazu anmerken, dass dieser Betrag von 7.000 Euro insgesamt komplett über Spenden finanziert wurde, damit das irgendwie mit im Protokoll steht. Weil das ist nicht aus dem bestehenden VKV-Budget gewesen, sondern der hat also wirklich Spenden en masse für den Bürgermeisterwahlkampf akquiriert, hat damals die Anträge geschrieben, nachdem das Geld schon eingegangen war, hat das sich da sehr vorbildlich verhalten und denke mal, dass er dadurch, dass der Bürgermeisterwahlkampf relativ viele Ressourcen gefressen hat, auch zeitlich von ihm, dann sich erstmal wieder auf sein Berufsleben und auch auf die Ratsarbeit konzentriert. Und insofern nehme ich die Entschuldigung von Stefan da an, werde ihm aber beim nächsten Mal sagen, dass er da in Zukunft vielleicht einfach sich Hilfe holen soll, damit er das rechtzeitig einreichen kann. Weil wir haben auch in der Schatzmeisterei Leute, die sich dann, die Leute dann auch bei der Hand nehmen und denen helfen. Ja, also die Entschuldigung fand ich eigentlich überflüssig. Schließlich hat er das alles selber quasi vorgestreckt und nur durch die Partei schleusen lassen, damit das halt entsprechend durch Spenden gedeckt werden kann. Aber ja, ich denke, das ist selbstverständlich, dass wir dazu stimmen natürlich. Ne? Wastelaki, der Bernd und Daniel haben schon zugestimmt. Dennis? Ich hatte eben gesagt, dass ich noch was anmerken möchte. Entschuldige bitte. Kein Problem. Du hast eben verlesen, dass in dem Antrag darum gebeten wird, die Gültigkeitsdauer zu verlängern. Der Antrag lautet aber tatsächlich auf Erneuerung der Tickets mit neuen Ticketnummern. Jetzt ist die Frage, ob wir antragsgemäß abstimmen, also neue Tickets dafür machen, oder ob wir nicht den Antrag umdeuten, umformulieren und einfach nur die bestehenden Tickets in der Gültigkeit verlängern, so wie du es verlesen hast. Ach, Entschuldigung. Ja, ich habe sinngemäß das gleich natürlich jetzt vorgetragen und wollte einfach nur abkürzen. Habe jetzt das Gegenteil dadurch erreicht. Ne? Ich schlage vor, wir stimmen genau das ab, was im Patch steht. Im Patch steht, da ich die Belege noch nicht eingereicht habe, aber die 6-Monat-Frist schon abgelaufen ist, beantrage ich hiermit die Erneuerung der damaligen Beschlüsse, damit so wieder eine neue gültige Ticketnummer für die Einreichung der Belege besteht. Somit erwarten wir also, dass die Belege unter der Ticketnummer 190333 bei uns eintudeln. Stahlrabe und Dennis haben abgestimmt, der Masch jetzt auch. Dann ist der Antrag damit angenommen. Vielen Dank. Es geht weiter im Text. Sonstiger Antrag mit der Nummer 192330, Verbleib von Plakaten aus den letzten drei Wahlen. Antragsteller ist Franz und er schreibt, Vorstand des Wuppertaler Piratenbüro in der Wichtlinghausener Straße wird aufgelöst. Dort lagern vor allem die Plakate aus den letzten drei Wahlen, Landtagswahl, Bundestagswahl und Kreiswahl oder Kommunalwahl. Wir haben die Plakate gesichtet und beschädigt aussortiert. Viele der Motive lassen sich nicht wirklich bei den beiden Wahlen im nächsten Jahr wiederverwenden. Ein Teil der Plakate würde ich zusätzlich zum Infostand und anderen Materialien in meinem privaten Keller lagern. Den größeren Teil der Plakate würden wir jetzt entsorgen, es sei denn, der Landesvorstand möchte, dass wir die Plakate an ihn zurückgeben. Bitte mit der Zustimmung zur Entsorgung oder Mitteilung einer Lageranschrift. Viele Grüße, Franz. Und wir haben vorgeschlagen, dass die Plakate entsorgt werden sollen und der Aki möchte noch was sagen, bevor wir abstimmen können. Ja, der ist leider nicht ordnungsgemäß gestellt worden, der Antrag ist mir aufgefallen. Ich habe gerade mal ins Ticket geguckt, das ist mir auch entfallen. Da fehlen die Unterstützer im CC, beziehungsweise da ist irgendwie eine Mailingliste im CC, die reicht aber nicht aus, soweit ich weiß. Oder es möge mich jemand verbessern. Ich hätte jetzt gedacht, dass diese Unterstützer bei Finanzanträgen nötig sind und nicht bei einem Antrag, dass die Müll entsorgen. Ja. Formal ist es richtig, aber ich glaube, wir haben das so gehandhabt, dass allgemein bei VKV-Anträgen drei Leute mit im CC sind, oder? Ja, ich weiß jetzt nicht, wo du das VKV herholst. Ich sehe da kein VKV. Wuppertaler Piratenbüro? Ja, aber es sind Landtagswahlplakate. Also Plakate des LVs. Das stimmt auch wieder, ja. Bestimmt. Ja gut, wer nimmt denn Kontakt mit ihm auf? Wir schreiben ihn an mit dem Ticket, dass er die Sachen entsorgen darf. Okay, dann lass meine Stimme da so stehen, bin einverstanden. Okay, abgestimmt haben bereits der Rastl und Paki, dann frage ich noch Masch. Ja, da wir ja jetzt unsere Unterstützung hier quasi ausgesprochen haben, werde ich das mal als Unterstützer, um formal oder nicht formalen Sachen gerecht werden zu können und stimme zu. Das hat der Bernd auch schon getan. Dennis? Ja. Und Daniel? Dann mache ich auch mal, ja. Damit ist der Antrag angenommen. Vielen Dank. Wir kommen zum nächsten Antrag. Das ist ein Finanzantrag mit der Ticketnummer 192421, Staatsgebühr Infostand zum Thema Verfassungsreform NRW. Antragsteller ist der Jörg. Unterstützer sind dabei. Und der Antrag lautet, hallo lieber Vorstand, wir stellen den Finanzantrag in Höhe von 50 Euro vom VKV des NRW-Rundkreises zur Erstattung der Gebühren der Stadt Witten für die Anmeldung eines Infostandes zum Thema Verfassungsreform NRW am 14. April 2016. Die genaue Höhe der Gebühren ist nicht bekannt, wird aber sicher unterhalb der umgekehrten 50 Euro liegen. Bevor der Masch was sagen will, möchte ich auch was sagen. Ich erinnere mich nämlich just gerade, daran, dass wohl politische Infostände keine Gebühr kosten dürfen, irgendwie nach der Ansatzung. Aber ich will dann bestimmt noch gleich sagen. Ja, du warst zum Schluss bei mir zumindest nur noch schlecht zu verstehen. Ich wollte nur zur Kenntnis bringen, dass in Ennepetal gerade darüber diskutiert wird, glaube ich, ob am jetzigen Samstag wirklich etwas getan wird im Sinne Thema Verfassungsreform NRW oder ob ein anderer Infostand gemacht werden wird, weil die Materialien für die Aktion Verfassungsreform noch nicht vorliegen. Das wollte ich nur zur Kenntnis bringen. Okay, gibt es weitere Fragen? Wie wollen Sie denn den jetzt noch beantragen für Samstag? Ich vermute, der ist schon beantragt, aber die Kosten werden jetzt hier, die Kosten zu begleichen wird beantragt. Nee, Quatsch, es wäre heute sogar gewesen. Was rede ich denn da? Die Anmeldung war vielleicht heute. Also das Datum im Ticket kommt von heute, weil ich die Dinger heute bei uns in der Kühe gefunden habe und rüber in den Umlaufbeschluss geschoben habe. Naja, aber im Fließtext ist ja auch nochmal der 14. drin. Da steht allerdings die Anmeldung eines Infostandes. Jetzt ist die Frage, ob die Anmeldung am 14.04. stattgefunden hat oder ob der Infostand am 14.04. stattfinden soll. Das kann aber nicht sein, weil der Infostand, so wie ich mitgelesen habe, am 16.04. stattfinden soll. Okay, hat jemand anderes auch noch davon gehört, dass Infostände von Parteien keine Gebühren kosten dürfen, die durch die Kommune erhoben werden könnten? Ich habe nicht der Einzige. Ich habe das nicht gehört und ich habe die gegenteilige Erfahrung zuletzt in Mülheim gemacht, da mussten Gebühren bezahlt werden. Bei uns müssen auch knallhart Gebühren bezahlt werden, wir sind eine arme Gemeinde. Also ja, Parteien sind die einzigen, die noch Kohle haben. Ey. Ja, ich versuche das bis zur nächsten Woche oder übernächsten Woche nochmal rauszukitzeln. Irgendwo habe ich das gehört, ich weiß sogar irgendwie auf Piratenkreisen mit der Bitte um Verteilung der Informationen. Aber ich kann mich auch irren. Kann das vielleicht zeitlich befristet eine gewisse Zeit vor Wahltagen der Fall sein? Nein. Whatever. Brauchen wir nicht rumzuspekulieren. Lass uns weitermachen. Genau. Wir kommen zur Abstimmung. Also, abgestimmt haben bereits Waskel und Paki. Der Dennis hat sich eingetragen. Der Bernd möchte sich enthalten. Und Masch möchte? Der Masch sagt, wenn da ein Infostand stattfindet, die piratige Politik an den Bürger gebracht wird, finde ich das super geil. Und wenn das Gebühren kostet, müssen die bezahlt werden. Ich bin dafür. Und der Dennis hat sich eingetragen und der Daniel, bitte. Dafür. Damit ist der Antrag angenommen. Vielen Dank. Jetzt kommen wir zu den Umlaufbeschlüssen, die auch schon umgelaufen sind und wo wir ein Votum abgegeben haben. Ich frage mal das Protokoll, sind die eingesprochen oder soll ich die eben vortragen? Also ich weiß nichts davon. Ich weiß aber, dass Vaku wohl heute Mittag erst einige zu Gesicht bekommen hat. Ich weiß nicht, ob die eingesprochen wurden. Dann spreche ich die einfach ein. Die Umlaufbeschlüsse seit der letzten LAR-Vorsitzung. Typ Finanzen mit der Nummer 184815. Wackenmaschine für den VKV Neuss. Antragsteller ist der Marc Becker. Der Antrag lautet: Hallo LAFO, hiermit beantrage ich die Freigabe der Finanzierung einer Buttonmaschine für den VKV Neuss im Wert von 150 Euro. Und das Ticket haben wir angenommen. Der nächste Umlaufbeschluss ist vom Typ Finanzen mit der Nummer 19-1803, AG Technik, Ersatzbeschaffung SSDs für Server. Antragsteller ist Tim. Der Antrag lautet: Sehr geehrter Landesvorstand NRW, die AG Technik bittet um Finanzmittel in Höhe von ca. 1.450 Euro für eine Ersatzbeschaffung von 6x512 GB Enterprise SSDs. Die alten SSDs, fast 4 Jahre alt, die in unserem Blade Center verbaut sind, weisen eine sehr geringe Lebensdauer auf. Ein Austausch der SSD-Speichermedien ist nötig, um einen Teil bis hin zum Totalausfall zu verhindern. Am Freitag, den 4. haben wir die voraussichtliche Restlaufzeit im Rechenzentrum Düsseldorf überprüft. Der Austausch ist geplant für Freitag, den 15. April 2016. Ein Ausfall bzw. eine Nichterreichbarkeit von Diensten sollte nicht der Fall sein. Der Budgetposten ist 7,3, Anschaffung und Ersatzbeschaffung, und er bittet schnellstmöglich darum, den Antrag zuzustimmen. Das haben wir auch bereits getan, ist angenommen. Das waren unsere Umlaufbeschlüsse. Ich gucke jetzt nochmal unten in den Zuhörerraum und gucke, ob da jemand von der Fraktion anwesend ist, der etwas zur heutigen Sitzung beitragen kann. Gibt es jemanden, der vortragen möchte? Da meldet sich keiner und ich sehe auch keinen. Dann kommen wir zum Punkt Sonstiges. In Sonstiges haben wir im Pad drinstehen. Ich lese mal vor. Entsendung in den Ausschuss für politische Verantwortung der Evangelischen Kirche von Westfalen. Paki und Simone Brandt. Unter folgendem Link findet ihr eine Anfrage der Evangelischen Kirche von Westfalen und da kommt ein Link. Simone Brandt ist bereits seit 2013 mit diesem Ausschuss der Evangelischen Kirche in Kontakt und hat mehrere Fahrten und Ausschusssitzungen besucht. Sie ist mit diesem Ausschuss vertraut und würde das gerne offiziell machen. Hiermit beantrage ich, dass wir Simone mit dieser Aufgabe betrauen. Leider ist es Simone aufgrund eines Todesfalls in der Familie heute nicht möglich, an der Sitzung teilzunehmen. Sie hat mich gebeten, stellvertretend diesen Antrag vorzubringen und wünsche ich daher, dass wir ihn annehmen und diesen Kirchenamt kommunizieren. Warum tauchen hier unten jetzt Anträge auf? Weil das mein Fehler war. Ich habe den als Brief bekommen letzten Montag von Simone und hatte vorgehabt, den noch rechtzeitig einzuscannen gestern, bin dann aber nicht mehr dazu gekommen, weil ich unterwegs war und habe das dann heute im Laufe des Tages gemacht. Simone entschuldigt sich. Ihr könnt den Link gerne anklicken, das ist ein PDF über 2 Seiten. Bisher hatten wir keinen Vertreter in diesem Ausschuss. Simone hat mir mitgeteilt, dass sie wohl, also dass die Leute von der Kirche wohl ein wenig traurig waren, dass die Piraten da nicht vertreten sind. Und Simone hat halt auch schon mehrere Fahrten, wie zum Beispiel nach Lampedusa, nach Rumänien, auch zur Betreuung und Beobachtung von Flüchtlingsheimen veranstaltet. Und auf sie treffen auch die Voraussetzungen zu. Also sie ist wohl Mitglied in der evangelischen Kirche, das muss man wohl sein, und eben auch in Westfalen wohnen. Und dementsprechend, hat sie mich gebeten, das Schreiben halt mitzunehmen, einzuscannen und den Antrag zu stellen. Ich erinnere mich, da hatten wir auch schon mal drüber kurz gesprochen oder geschrieben. Also es ist quasi so ein Sitz in einem Entscheidungsgremium der Evangelischen Kirche Westfalen. Genau, das ist ein politischer Ausschuss, in dem eben der Kontakt mit den Parlamentariern gepflegt, auch parlamentarische Reisen veranstaltet werden und Austausch eben über politische Themen. Ja, und da werden aber auch tatsächlich auch selber Entscheidungen getroffen für die Kirche, ne? Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass sie so viel Einfluss haben auf die Belange der Evangelischen Kirche. Ich glaube eher, dass das so eine Art Beirat ist. Wie auch immer. Gut, wir stimmen das ab. Der Bernd ist schon dafür, der Masch ist dafür, Bastel ist dafür, Paki ist dafür. Ist denn der Dennis auch dafür? Moment, wenn wir das jetzt hier annehmen, was haben wir dann abgestimmt? Wir haben dann damit abgestimmt, dass wir quasi der Evangelischen Kirche Westfalen, der Simone Brandt, dass wir der mitteilen, dass die Simone Brandt für uns in diesem Ausschuss tätig werden soll. Ach so, ne, dann habe ich das falsch verstanden. Ja, okay, bin dafür. Ich würde mir da auch den Hut für aufziehen, die anzuschreiben morgen früh, weil die Frist läuft auch morgen ab, dass die halt noch rechtzeitig Bescheid bekommen. Das ist wunderbar. Danke, Paki. So, Dennis, Daniel? Dafür. Vielen Dank, dann haben wir das angenommen. Das nächste Thema ist Piratenpartei Island, Hilfe aus NRW. Der Paki hat sich dahinter geschrieben, vielleicht möchte er direkt vortragen. Genau, das ist eher informell zu eurer Info, weil sich das mit Sicherheit schon viele gefragt haben. Ich bin ja, wie ihr wisst, Redaktionsmitglied der Pirate Times und sitze auch im PPI-Vorstand. Und gerade dort in den Gremien bzw. in den Teams wurde jetzt mit der Veröffentlichung der Panama Papers und dem Rücktritt des isländischen Premierministers sehr, sehr engagiert diskutiert, wie man den Isländern dann im Wahlkampf helfen könnte. Sowohl der PPI-Vorstand als auch die Chefredakteure der Pirate Times sind mit Birgitta und einigen anderen isländischen Piraten in engem Kontakt und haben einfach mal vorsichtig nachgefragt, was an Hilfe erwartet wird, beziehungsweise wo man helfen könnte. Und da wurde erstmal gesagt, bitte verschont uns momentan mit zu vielen Anfragen, beziehungsweise wir können euch jetzt gerade noch gar nicht sagen, was wir genau brauchen. Es gibt eine Crowdfunding-Kampagne von dem Institut IMI, also E-I-M-M-I. Findet sich auf der Webseite immi.is. Die sammeln Geld, um auch die Kampagne der Piraten in Island mit zu finanzieren, beziehungsweise dieses Institut zu verbessern. Die entwickeln gerade Konzepte auch für die Regierungszeit zusammen mit dem Institut. Das ist so ein bisschen der Think Tank der isländischen Piraten. Sehr interessante Geschichte. Und ja, wir haben ein Pad aufgemacht, wir haben Ideen gesammelt, da könnt ihr einfach mal reingucken, möglichst auf Englisch schreiben, Hilfe anbieten, ist sehr erwünscht. Nur eben, was wir alle auf jeden Fall vermeiden sollten, ist eben die isländischen Piraten jetzt einzeln persönlich anzuschreiben, weil die einfach schlicht und ergreifend damit beschäftigt sind, weitere Demos zu organisieren und eben möglichst hohen Druck aufzubauen gegen die aktuelle Regierung, weil die nämlich bisher immer noch nicht mit einem Neuwahltermin rausgerückt sind und gerade so versuchen, Business as usual zu machen. Die haben die Regierung ausgetauscht, den Premierminister abgesetzt und einen neuen installiert, der letztendlich auch Dreck im Stecken hat. Und ja, die wollen halt einfach jetzt vor allem sich darauf konzentrieren, Druck auszuüben, dass es möglichst schnell Neuwahlen gibt. Und das hängt ein bisschen davon ab, wie hoch der Druck ist. Falls da Fragen sind, falls ihr irgendwie helfen wollt, falls ihr Ideen habt, entweder ins Pad schreiben oder mich anschreiben oder auf Facebook die Pirate Times anschreiben, wie auch immer. Es gibt zig Kanäle, wo ihr euch mit den Leuten aus den beiden Gremien in Verbindung setzen könnt. Falls da Fragen zu sind, gerne jetzt. Ja, ist denn alles schon klar, dass neu gewählt wird und wenn ja, wann? Ja, die neue Regierung, also so-called neue Regierung, hat angekündigt, dass es im Herbst Neuwahlen geben soll, aber ohne genaues Datum. Also es wurde gesagt, irgendwas Oktober, November. Es wurde aber auch von verschiedenen Kommentatoren aus den Medien gemutmaßt, dass das so eine Art Hinhaltetaktik ist, dass sie sich ausrechnen, dass bis dahin alles vergessen ist und keiner mehr nach Neuwahlen schreit. Ja, die übliche Salami-Hinhaltetaktik, die man auch aus anderen Parteien kennt. Und dementsprechend wollen halt die Oppositionsparteien, die ja mit ihrem Misstrauensvotum vorletzte Woche gescheitert sind, weiter die Bevölkerung dazu motivieren, weiter auf die Straße zu gehen. Es hat jetzt mehrere Tage am Stück sehr, sehr große Proteste, also vergleichsweise für Island große Proteste gegeben, wo teilweise fast bis zu 7-8% der Bevölkerung vor dem isländischen Parlament protestiert haben. Man kann da weiter Druck aufbauen in den sozialen Medien. Man kann einfach auch damit helfen, indem man die Accounts der isländischen Piraten retweetet, fafft, die Facebook-Posts teilt. Es gibt einige isländische Medien, die man auch pushen kann, wo auch sehr kritische Berichterstatter sind. Und wer es richtig intensiv machen will, der fragt natürlich die isländischen Politiker einfach mal auf Englisch, was sie denn jetzt gedenken zu tun. Also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, ihr kennt das. Okay, vielen Dank. Gibt es da noch weitere Fragen zu? Das ist nicht wahr. Jetzt habe ich hier noch im Pad drinstehen den Hinweis auf Banner an der Frontseite der LGS. Wir mussten darüber noch abstimmen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, richtig? Genau, und vielleicht noch den Antrag formulieren. Ich formuliere. Der Daniel formuliert, und während der Daniel formuliert und ins Pad einträgt, machen wir mit Sonstiges weiter. Gibt es etwas, was wir in Sonstiges behandeln wollen? Wir selber oder aus dem Zuhörerraum? Oder springt schon der bestenfalls nach oben? Bitteschön. Hey, ich möchte mich erstmal recht herzlich bedanken im Namen der Orga AG Drogen- und Suchtpolitik für die Unterstützung für die Mary Jane. Das hat mir sehr gut gefallen. Meine Frage ist, ich weiß nicht, dieser Antrag hatte zwei Teile. Der eine war eine finanzielle Unterstützung und der weitere Teil war, das an die Gliederungen von NRW weiterzuleiten. Ist da was passiert? Also, soweit ich das mitbekommen habe, ist da nichts passiert, leider Gottes. Sorry. Ist ja nicht schlimm. Ich wäre euch dankbar, weil mir brennt es wirklich unter Nägeln, weil es wird eng. Also, es ist dieses Jahr wirklich knapp. Gut, war jetzt nicht unbedingt anders zu erwarten, aber ich glaube immer noch, dass wir es hinkriegen können. Ich wäre euch dankbar, wenn ihr das an die Gliederung noch letztendlich runterverteilt. Das ist so mein erster Teil von Sonstiges. Ich habe da noch, Entschuldige, Marsch, ich habe da noch ein Sponsoring-Schreiben. Wie gesagt, also mir brennt es echt unter, es wird wirklich finanziell richtig eng, die Geschichte. Was ich euch gerne zur Verfügung stellen würde, wenn Interesse besteht, das ist eine Entwicklung, da hat Weltkarte mir lieberweise geholfen. Wir haben das Ding zusammen gebaut und es geht darum, letztendlich auch Sponsoren zu finden für die Teilnahme an der Mary Jane in Berlin. Das ist im Bundes, also in dem Antrag, den ich beim dem Bufo gestellt habe, auch so vorgesehen. Was genau ist so vorgesehen? Entschuldigung, ich habe das nicht verstanden. Dass wir Sponsoren an Bord nehmen dürfen. Okay. Es ist allerdings so, um das ganz klar zu sagen, dass wir keine Sponsoren möchten, die psychoaktive Substanzen produzieren oder deren Anzüchtung oder Konsum fördern wollen. Also es geht eher dann so in Richtung Rohstoff, also von mir aus Verbundgeschichten oder eben was fällt mir jetzt gerade noch ein, Isolation bei Baustoffen und so weiter. Hanf hat ja unglaublich viele Geschichten. Das war so meine erste Geschichte, die mir wichtig wäre, und es wäre toll, wenn ihr da nochmal da ein bisschen Aktivität zeigen könntet, da wäre ich euch wirklich dankbar. Bist du ich habe gerade eben nochmal nachgeschaut. Ich habe deine Mail vom Februar, habe ich am 25. Februar weitergeleitet an die Vorständeliste. Und da sollten ja eigentlich auch die KV-Vorstände mitlesen. Also zumindest auf der Ebene ist es an die Gliederung auch gegangen. Okay, super. Das habe ich natürlich nicht mitbekommen, aber dafür danke ich dann. Ich habe noch Ich schicke das, gleich auch nochmal an Arbeit. Weil auf der NRW-Liste ist es ja rumgegangen und auf der Arbeitsliste, da sind ja auch noch etliche aktive Piraten aus den Gliederungen aktiv eingetragen. Okay, super. Also wie gesagt, wenn ihr da Ideen für Sponsoren habt, eine Vorlage für ein Schreiben liegt vor, kann ich gerne jeden kurzfristigst zur Verfügung stellen. Ich habe noch eine zweite Sache. Die zweite Sache ist, dass ich, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, ich habe eine Themenbeauftragung bekommen. Yay, Glückwunsch. Vielen Dank. Und zwar für Drogen- und Suchtpolitik. Das ist auch mein Steckenpferd, ganz klar. Und da würde ich euch bitten, also mir geht's jetzt hier intern um eine Vernetzung. Also sprich, ich möchte Ansprechpartner sein. Ich weiß, dass auch in unserem Land Leute drogenpolitisch aktiv und unterwegs sind, die mir nicht bekannt sind, beziehungsweise deren Arbeit nicht bekannt ist. Und das ist sehr ärgerlich, weil hier Arbeit doppelt gemacht wird. Das ist äußerst traurig und ich möchte gerne die Kräfte, die wir haben, noch bündeln. Und da würde ich euch bitten, einfach in dem Moment, wo ihr eine Anfrage habt oder eine Idee habt, mich als Ansprechpartner gerne zur Verfügung zu stellen. Und am 14.05. Bin ich in Düsseldorf auf dem GMM. Im Namen des Herrn. Ach, das ist super. Das wollte ich dich gerade fragen, weil dann würde ich dich nämlich mit der Andrea Büchter in Kontakt bringen, die in Düsseldorf das Thema zwar jetzt nicht so intensiv besetzt wie du, aber die ist auf jeden Fall in so einem, ich sag mal, Brennpunkt-Stadtteil und arbeitet mit Sozialarbeitern zusammen und kennt sich in der Szene aus und die hat auf jeden Fall in Düsseldorf da so ein bisschen den Hut auf für das Thema. Und die lernst du dann bestimmt kennen, die ist super. Ja, ihr werdet euch bestimmt gut verstehen. Ich vernetze euch mal auf Facebook. Sehr gerne. Ich muss allerdings sagen, bei Facebook habe ich ein Echtnamensproblem bekommen. Was hast du? Ein Echtnamensproblem bekommen. Sprich, dass den Account Hans bestenfalls gibt es nicht mehr. Oh. Ich hatte mir in weiser Voraussicht sämtliche Administratorenrechte, die ich für die Piratenseiten habe, auf, ich darf's euch sagen, liebe Leute unter uns, Edelgard neulich, weiß ich. Also, wenn ihr mich auf Facebook sucht, Ihr wisst Bescheid. Es ist derselbe, hat nur einen anderen Namen. Ja, also von daher Facebook, wie gesagt, ich betreue weiterhin. Es ist tatsächlich so, dass ich Edelgard Neulich heiße und ich werde auch jetzt wieder hingehen und mir einen neuen Namen überlegen müssen, weil ich natürlich für eine zukünftige Sperre bereit sein will. Bestenfalls den Termin für Düsseldorf bräuchte ich nochmal. 14.05. Und was war das genau? GMM Global Marihuana Marsch. Merci. Gerne. Das ist übrigens das erste Mal, dass der in Düsseldorf stattfindet. Das organisiert der Deutsche Hanfverband in Düsseldorf. Ich bin halt vom Time-Codex angesprochen worden heute und deswegen. Ihr wisst es. Ich habe Ihnen das gesagt, seit ich anschreiben soll. Alles klar. So, ich habe fertig. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank für deinen Beitrag. Wir springen ganz kurz zurück. Der Daniel hat unseren Antrag für das Banner an der LGS fertig formuliert. Ich lese das kurz vor. Der Landesvorstand NRW möge beschließen, das Werbebanner für die LGS im gleichen Layout auszuführen wie den Werbeaufdruck auf der Fassade, Schriftzug und Logo. Dabei soll die Schrift in Schwarz und der Hintergrund in Weiß ausgeführt werden. Das Logo erhält einen orangen Ring, wie es wie heißt es nochmal? CI steht hier jetzt. Corporate Identity vorsieht. Ausführungen durch Artgerecht Pirat, genaue Abmaße werden direkt an Artgerecht übermittelt. Dafür haben sich bereits eingetragen Stahlrabe, Waschel und Paki. Ich frage noch den Masch. Der steht jetzt auch drin. Den Dennis. Auch, ja. Dennis trägt sich auch gerade ein. Daniel hat sich schon eingetragen. Und den Bernd. Ich bin dafür. Der Bernd ist auch dafür. Vielen Dank. Gibt es weitere Punkte, die wir unter Sonstiges behandeln sollen? Aus dem Zuhörerraum irgendwelche Vorschläge? Der Masch springte kurz auf. Hattest du etwas? Ich habe mich nur stumm gestellt. Dann danke ich euch und wir sind mit unserer Sitzung für heute fertig. Der nächste Termin ist in 14 Tagen. Das wäre dann der 28. April 2016. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Einen schönen Abend noch. Danke für die vorzügliche Sitzungsleitung. Immer wieder gerne. Das nächste Mal und das übernächste Mal und das überübernächste Mal ist der Bernd dann dran. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.